Es ist sehr, sehr schön, wieder hier zu sein und ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Es ist für mich sehr speziell, hierher zu kommen. Ich möchte sagen, dass es mich sehr berührt, zu sehen, einmal das Herz von eurer Leiterschaft. Und ich glaube, dass ihr sehr, sehr privilegiert seid. Jesus hat gesagt, dass wer der Größte unter euch ist oder sein möchte, der soll aller Diener sein. Und das ist das, was mich berührt, als ich erst einmal Mary und Rob kennengelernt habe, ist, dass sie wirklich Diener sind. Und es ist so erfrischend herzukommen, weil man spürt, dass hier Leute nicht ihr Reich bauen. Dass Leute nicht versuchen, eine Gemeinde hochzuziehen, bekannt zu werden, Kopfzahl zu wachsen, sondern man spürt wirklich von dem ersten Moment, wo man da ist, dass es um ihn geht. Und es ist, darum komme ich so gerne her. Und ich gehe jedes Mal erquickt und gestärkt wieder weg. Also Dankeschön nochmal für die Einladung. Ich glaube, ich habe mich selber eingeladen. Ich spüre ein sehr starkes Gewicht auf diesem Seminar. Ich glaube, dass dieses Seminar von Gott geplant ist. Und ich sage das nicht oberflächlich. Ich spüre eine wirkliche Last, weil dem Leib Christi was weggenommen wurde, was verloren gegangen ist. Und ich glaube, dass Gott darum kämpft, das seiner Braut wiederzugeben. Und das war, ich habe das, als ich in der Vorbereitung war und am Beten und am Bewegen, ich hatte letzte Mal bei dem Seminar eben schon gesagt, dass ich denke, es ist richtig, ein Folgeseminar zu haben mit dem Schwerpunkt Prophetie. Und ich habe beim Beten schon gespürt, dass es um viel geht. Und dann hatte ich gedacht, ich brauche Verstärkung. Ich hatte dann einen Freund angefragt, der dort sehr erfahren ist und der konnte nicht, weil ich sehr enttäuscht erst und dann fiel mir Stefan ein. Und vielleicht kommst du mal kurz nach vorne, Stefan, dass die Leute dich mal sehen. Genau. Ich habe vor vielen Jahren, schwer zu sagen wann, in Heidelberg, es müsste so 2007 vielleicht, 2008 würde ich vermuten, war ich in Heidelberg und bin zufällig, kannst dich setzen, war zufällig in einem, bin reingeraten in eine Veranstaltung, wo eben auch Stefan diente. Und er sagte dann, hier ist jemand im Raum und als du 9 Jahre alt warst, und ich weiß es noch ganz genau, wurde dein Fahrrad gestohlen und es war blau. Und es wurde in einem Bach wiedergefunden. Könntest du dich mal melden? Und es meldete sich ein Freund von mir. Und ich bin also, und dann hat der Steffen gesagt, möchtest du wissen, was der Herr dir zu sagen hat? Und mich hat es sehr bewegt. Ich habe nachher den Freund gefragt, und es war wirklich blau und du warst 9 Jahre, ja. Hat also alles gestimmt. Und ich hatte dann zu meiner Frau gesagt, Mensch, ich würde den Stefan so gern mal kennenlernen. Soll ich ihm nicht schreiben? Und meine Frau ist sehr weise. Und sie sagte, Jan, entspann dich. Wenn Gott möchte, dass eure Wege sich irgendwann kreuzen, du kannst es nicht verhindern. Und ich sagte, ja, du hast recht. Ich weiß, du hast recht. Dann habe ich mal gehört, Stefan kommt nach München. Sie sagt, Irmi, Stefan kommt nach München, meinst nicht, ich sollte ihm mal schreiben, Schatz, entspann dich. Wenn Gott möchte, dass eure Wege sich mal kreuzen, du kannst es nicht verhindern. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist der Braten so nah vor der Nase. Und war eine sehr schöne Veranstaltung bei den Jesus Freaks. Und dann habe ich gehört, ein Jahr später, er kommt zu uns in die Gemeinde. Dann habe ich es hier nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich gesagt, Schatz, und sie hat mir gesagt, muss nicht sein. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich halte es aus. Ich vertraue komplett drauf, dass du weißt, wen ich kennenlernen muss und wen nicht. Und die Einstellung ist so gut und manchmal auch sehr schwierig. Aber es ist so, dass Gott in Kontrolle ist und dass wir ihm nicht helfen müssen. Und dann schrieb mich mein Pastor an, er sei leider verhindert, ob ich mich um den Gastsprecher kümmern könnte. Und so kam es, dass 2009 eben der Stefan dann bei uns zum Mittagessen war, meine Familie, die Kinder kennenlernte. Und unsere Wege haben sich dann später in Hochimpf nochmal gekreuzt. Und ja, und jetzt ist er hier. Und Dankeschön fürs Kommen. Genau. Genau. Herr Jesus, wir wollen aber nicht auf Menschen gucken, sondern wir wollen staunen über dich. Und du bist der Autor und du bist der, der hinter all dem steht. Und du bist der Autor über das Leben von jedem Einzelnen, der hier sitzt. Du weißt, wo wir stehen, auch in unserem Weg mit dir, auch in, Herr, in dem Verständnis, was du in uns hineingelegt hast. Herr, und wir beten, dass du uns stärkst dieses Wochenende, dass du uns erbaust und ermutigst und tröstest, Herr, wo wir lange Durststrecken hinter uns haben. Herr, und wir heißen dich willkommen und wir wollen dir begegnen. Herr, und wir bitten wirklich, dass du unseren Blick immer wieder auf dich ziehst. Dankeschön für deine Gegenwart, dass Ruhe und Kraft da ist. In Jesu Namen. Amen. Muss ich noch hinzufügen, was ich an Stefan sehr schätze. Ich habe lange Zeit in einer Prophetenschule übersetzt und ich habe sehr viele sogenannte Propheten kennengelernt. Es war aber immer sehr aufgebauscht. Und ich habe in jeder Begegnung mit Stefan erlebt, dass da jemand ist, der vorn wie hinten ist, der authentisch ist, der auch sich nicht überbewertet und vor allem auch Leute nicht auf sich zieht oder an sich zieht, sondern immer versucht, auszuweichen und den Blick auf den Herrn zu richten. Genau. Der Kontext, warum dieses Seminar? Ich hatte erst überlegt, ob ich irgendein PowerPoint mache oder sowas, aber das stresst mich immer und dann bin ich nicht frei. Im Epheser 4, da heißt es, dass Gott eingesetzt hat, dass er eingesetzt hat, einige zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere wiederum zu Hirten und andere zu Lehrern. Und dann kommt eine ganz interessante Aussage. Es heißt dort, damit die Heiligen zugerüstet werden. Und ich habe mal so drüber nachgedacht, was heißt zugerüstet und habe im Griechischen nachgeguckt und dort steht ein Wort und meine Konkordanz hat mir gesagt, dass das ursprünglich aus der Medizin kommt und in dem Kontext, wie das Wort gebraucht wurde, war das, wenn ein Arzt etwas wieder eingerenkt hat. Und da geht es um den Leib. Und da geht es darum, dass Gott diesen fünffältigen Dienst einsetzt, damit der Leib wieder funktioniert. Damit die Teile, die lose hingen und nicht mehr einsatzfähig waren, die nicht mehr funktioniert haben, die nicht koordiniert waren, damit die eingerenkt werden und Jesus sich in seinem Leib wieder ausdrücken kann. Damit er handeln kann, damit er zugreifen kann, damit er zu jemand hingehen kann und so weiter. Jetzt haben wir, wenn man sich das anguckt, eine Hirtenkultur, wo ich denke, dass in unseren Breitengraden es sehr, sehr viele Hirten gibt, in Gemeinden. Viele Pastoren sind Hirten. Und wenn man sagt, Mensch, da ist jemand, der hat Hirtendienst auf dem Herz, dann ist es für ihn sehr leicht, Anlaufstellen zu finden, Mentoren zu finden. Wenn da jemand ist, der brennt für die Verlorenen, dann wird er es nicht schwer haben, andere Gleichgesinnte zu finden, um hinauszugehen. Er wird Leute finden, mit denen er Einsätze haben kann. Es gibt ein breites, großes Angebot. Selbst im Lehren. Wenn Leute spüren, dass sie eine Leidenschaft dafür haben, Gottes Wort weiterzugeben. Es gibt hunderte von Bibelschulen und Möglichkeiten, wirklich im geschärfte Sinne zu bekommen und auch die didaktischen Fähigkeiten bekommen, das Wort gut weiterzugeben. Aber es gibt dann diesen Exot, diesen prophetischen Dienst, der in unserem Kulturkreis immer noch der Exot ist und der auch sehr schwer einzuordnen ist für viele, der verunsichert. Und wenn jetzt jemand spürt, Mensch, ich interessiere mich dafür, dann ist es erstmal gar nicht so leicht, einen Mentor zu finden. Es ist gar nicht so leicht, Menschen zu finden, die da drin erfahren sind, die einen coachen können, wo man Rat holen kann, wo man Erfahrung spiegeln kann. Und das ist, warum ich glaube, dass Gott, dass eine Zeit kommt, und ich habe das ganz stark für Österreich, für Wien, und komme seit einigen Jahren immer wieder nach Österreich, um über diese Themen zu sprechen, wo ich glaube, dass Gott das wieder in sein Leib etablieren möchte und es seinem Leib wieder zurückgeben möchte, damit der Leib eingerenkt wird und funktionsfähig wird. Und der Leib wird nicht die Schönheit und die Durchschlagskraft und die Effizienz haben, wenn dieser Dienst nicht wieder wächst in unserer Mitte und wenn dieser Dienst nicht wieder Raum bekommt. Und ich spüre eine wahnsinnige Last, dass Gott sich nachsehnt, dass das Raum bekommt in unserer Mitte. Ich habe im Vorfeld gespürt, dass heute Abend auch einige hier sind, Leute, die begabt sind, die Gott dort, denen Gott was geschenkt hat. Und du bist verletzt worden. Du bist dort vielleicht etwas ungestüm los und hast mal probiert oder sowas und dann kam der Dämpfer und der Dämpfer hat dich weit zurückgeworfen. Und ich habe und empfinde, dass Gott bei manchen so eine schwere Decke von vielleicht Ablehnung, aber auch Verunsicherung, das ist nicht willkommen, wieder nehmen möchte. Und das ist das Problem vielleicht auch, wenn junge Leute sagen, hey, ich möchte mal predigen und sie predigen und machen einen guten Job, dann wird es anerkannt. Aber der prophetische Dienst ist in unseren Zeiten heute erstmal nicht so willkommen. Es ist, dass das gar nicht kultiviert ist, dass man zu Leuten hingehen kann und sagen, du, ich glaube, ich habe was von Gott gehört. Und es sind Ängste da, auf der Seite, die von Gott was empfangen, und es sind Ängste da und Verunsicherung auf der Seite von den Leuten, die vielleicht sich für eine Gruppe verantwortlich fühlen und sagen, Mensch, ich weiß nicht, eigentlich ist die Bibel viel sicherer, da kann man dann nachschlagen und gucken und dann ist es schwarz oder weiß. Und Gott möchte es zurückgeben. Warum brauchen wir diesen prophetischen Geist in unserem Leib? Es gibt verschiedenste Gründe. Ein Grund, der sehr in mir brennt, ist, weil ich beobachte, wie die Gesellschaft an Spiritualität immens zunimmt. Wir waren wählen, ich war jetzt wählen in Deutschland, und es sind einige Parteien, die einen ganz bekennenden spirituellen Hintergrund haben. Und ich meine jetzt nicht christliche Parteien. Ich weiß von Führungskräften, die spirituelles Coaching nehmen. Ich weiß, es ist verbreitet, dass Führungskräfte sich von Kartenlegern zum Beispiel Rat holen, weil sie merken, sie können die Komplexität nicht mehr managen. Die Verantwortung ist so groß geworden und die Zeit so knapp, dass sie wissen, sie werden Fehler machen. Und sie greifen und suchen in der Transzendenz nach Antworten. Wenn ihr Satellitenfernsehen habt und ihr seppt mal durch, dann gibt es inzwischen einige Sender, wo Leute spirituelle Beratung machen, die über Karten sagen, wie es in deiner Ehe weitergeht, ob das funktionieren wird oder nicht. Die manchmal raten, verlass doch deine Frau. Ich sehe, das läuft aus. Das Angebot ist so stark. Wenn ihr die Zeitung aufschlagt, guck mal, unter Dienstleistung. Spirituelle Beratung. Seherische Fähigkeiten. Und wo ist Gott? Wenn Menschen suchen, ich hatte vorgehabt, auch zu inserieren und zu sagen, prophetische Beratung. In dem Namen Jesu. Und ich hatte drüber gebetet und ich hatte kein grünes Licht. Aber wo ist die Stimme Jesu? Wo ist die Weisheit Jesu? Wo finden die Leute, die in den Kindergärten sind, denen die Gelder gekürzt werden, die Manager, wo finden die den Hinweis, die Antwort, dass es einen Gott gibt, der führt? Dass es einen Gott gibt, der gesellschaftliche, relevante Antworten hat? Dass es einen Gott gibt, der Firmen aus den roten Zahlen rausbringen kann, dem nichts unmöglich ist? Wir brauchen dieses Erbe wieder zurück in unserer Mitte und als Stimme in die Welt. Ich gehe seit einigen Jahren immer mal wieder auch auf Esoterikmessen, fühle mich dort sehr wohl, liebe die Menschen dort. Und wir würden dort niemand erreichen, wenn wir uns mit Traktaten hinstellen. Wir würden niemand erreichen, wenn wir ein Schild hinschreiben, wenn du wissen willst, wie es besser geht. Wir würden niemand erreichen. Was wir machen, ist, wir sagen, Heilung in der Kraft von Jesus Christus, Gebet, Segensgebet, prophetisches Gebet, wir nehmen dafür kein Geld. Und wir sehen, dass Leute kommen und sagen, wow, bei euch, das kostet nichts und so, ja, probiere ich aus. Ja. Wir waren das einzige Angebot, das kein Geld nimmt. Und dann beten wir kurz für die Leute und sagen, ist es okay, wenn wir uns ein paar Sekunden nehmen, wenn wir einfach hören, was Gott dir sagen möchte. Und es ist eher die Regel und nicht eher, es ist eigentlich die Regel, dass die Leute anfangen zu weinen, wenn wir teilen, was Jesus für sie empfindet. Wenn wir teilen, dass Jesus mittrauert über die zerbrochene Beziehung zu der Tochter, von der wir nichts wissen können. Es sind einige von diesen Leuten, haben ihren Weg gefunden in Gemeinden, aber sie sind aufmerksam geworden dadurch, dass sie gespürt und erlebt haben, es gibt einen Gott, der redet. Es gibt einen Gott, der mich meint. Und so brauchen wir das auch in unseren Treffen. In 1. Korinther 14 ist eben beschrieben, geschildert, dass wenn wir zusammen sind und jemand Unkundiges kommt dazu und die Leute prophezeien, dass die Geheimnisse seines Herzens offenbart werden. Ich habe das erlebt, immer wieder. Ich habe, glaube ich, letztes Mal eine Geschichte erzählt, wo dann jemand nach vorne kam und sagte, hier ist eine Frau und du hast vor 3 Tagen ein Apfelkuchenrezept gesucht. Und obwohl du behauptest, dass du Atheistin bist, hast du gesagt, Herr, du weißt doch, wo es ist, hilf mir, es zu finden. Und dann, die Person war sehr mutig, die hat dann gesagt, wenn du da bist, dürfte ich dich bitten, nach vorne zu kommen. Und es kam eine, das war die Mutter einer Freundin von mir, die kam dann heulend nach vorne. Und der Vater rannte aufs Klo und schloss sich ein. Und es ist, wenn Gottes Geist sich bewegen darf und ausdrücken darf, dann werden Gemeinden ein Stück weit auch wieder gefährlich. Ich habe eine Weile eine Gruppe in Karlsruhe besucht, vor einigen Jahren. Und es waren lauter Jugendliche. Und die haben das gemacht, die haben ihren Lobpreis gemacht, ihre eigenen Lieder geschrieben und das haben viele Leute Freunde mitgebracht und die kamen, weil die denen immer erzählten, bei uns redet Gott. Wir haben einen sprechenden Gott. Das ist übrigens auch, wenn ihr im Jesaja schaut, eine der Merkmale, wo Gott sagt, dieses tote Holz, diese toten Götzen, da ist kein Leben drin. Ich bin der Lebende. Und dann haben sie eben einfach Zeiten, wo sie nach dem Lobpreis kurz sagen, hat jemand Eindrücke? Und Leute kommen nach vorne und sind dann wirklich mutig, sagen Eindrücke und das überrascht Leute. Und die sagen, dann holen andere Freunde, sagen, hey, da ist wirklich was dran. Und so kommen, ich kann sagen für mich, dass die meisten Menschen, die durch mein Leben zum Glauben gekommen sind, dass es einen Punkt gab, wo Jesus sich bemerkbar gemacht hat. durch eine Offenbarung, wo ich nicht ans Herz rangekommen bin und ich dann gesagt habe, du, können wir für deinen Fuß beten? Einfach ins Blaue gesprochen. Ich war jetzt mit den Kindern in den Bergen und da war ein sehr sympathischer Bergsteiger, der da so geholfen hat und so die, den Klettergurt anzulegen. Und ich bin eben erst mit meinem Sohn und dann mit meiner Tochter so ganz steil hochgeklettert und er hatte irgendwie ein T-Shirt an und da stand drauf irgendwie so, leb wie du willst, dann bist du frei. Da habe ich ihn gefragt, ob das ein Lebensmotto sei, sagt er ja. Na, ich sagte, weißt du, das kenne ich, das Lebensmotto, aber ich habe ein besseres gefunden. Dann habe ich ihm so ein bisschen von Jesus erzählt, dann waren wir klettern. Und dann bin ich mit meiner Tochter nochmal und dann bin ich auf ihn zu und ich wusste, das ist jetzt der letzte Kontakt. Was braucht es, damit er nachhaltig ins Nachdenken kommt? Und ich hatte noch so 10 Meter und habe gesagt, Herr, gib mir was, gib mir was, gib mir was. Ich möchte, dass er heute Abend im Bett liegt und sagt, woher wusste der das? Gibt es den Gott wirklich, von dem er mir erzählt hat? Und dann kam mir Schmerz genau quasi unterhalb der Schulterblätter dort. Und ich habe dann gewartet, bis die anderen Gäste dort weg waren und meine Tochter war noch bei mir und habe das dann einfach ins Blaue rein gesagt und habe dann mit ihm gebetet. Und so werden Menschen geimpacted. So werden Menschen geimpacted. Und zwar, wenn sie merken, da ist etwas mehr dahinter. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, Prophetie ist der einzige Weg. Gott benutzt viele Wege, Menschen werden geimpacted über, wie du den Stress aushältst, warum du so ausgeglichen bist in solchen Situationen. Gott macht sich auf viele Art und Weise bemerkbar. Aber es gibt, und wir haben jetzt mal dieses Wochenende, diesen Fokus auf etwas, was Gott uns wiedergeben möchte. Jetzt die spannende Frage, kann sein, dass manche das im Vorfeld schon bewegt haben. Ob das für alle ist? Ich frage mal so in die Runde. Manche sagen ja, heb mal die Hand, wer sagt ja. Heb mal die Hand, wer sagt unsicher. Dankeschön. Ich frage jetzt nicht, wer Nein sagt. Ich würde mit euch gerne ein paar Bibelstellen angucken. Und zwar, bevor wir zu Bibelstellen gehen, es geht bei diesem fünffältigen Dienst, fangen wir mal damit an. Da fragt, oder auch im Korintherbrief heißt es, sind denn alle Propheten, sind denn alle Apostel? Mit diesem fünffältigen Dienst, Frage, soll jeder von uns, Dankeschön, that really helps. Sind alle von uns Evangelisten? Fangen wir mal damit an. Schon. Aber es gibt einige, die sind extra Evangelisten. Das ist ein Widerspruch. Es gibt Leute, die sind von Gott ganz speziell eingesetzt als Evangelisten. Aber keiner von uns kann sich darauf ausruhen und sagen, naja, ich bin halt kein Evangelist. Das überlasse ich den Profis. Es ist so, dass jeder von uns zu einem Maß den Auftrag hat, Jesus mit anderen zu teilen. Transparent zu sein für das, was Jesus in uns ist. Also gibt es Evangelisten, Einzelne, aber alle haben einen evangelistischen Auftrag. Sind alle so effizient wie der Evangelist? Nein. haben wir den Auftrag, uns um Geschwister zu kümmern? Ja. Galater 6, wir sollen einander dienen, vor allem aber den Geschwistern. Sind wir alle Hirten? Nein. Aber Hirten sind die, die ein ganz großes Herz dafür haben und denen das in Fleisch und Blut ist und die nicht anders können, die wirklich diese Schafe von morgens bis abends einfach lieben. Andere können das nicht so. Sind alle Hirten? Nein. Sollen alle das, was sie aus Gottes Wort ziehen, teilen? Sollen wir unseren Kindern aus der Bibel vorlesen? Ja. Also sind wir alle irgendwo Lehrer. Aber wir sind nicht von Gott Eingesetzte, wir haben nicht alle den Dienst des Lehrers. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Es gibt etwas, was Gott auf einen Menschen legt. Und ich habe das so verstanden, nachdem ich einige Dienste kennengelernt habe, dass wer den Dienst eines Propheten zum Beispiel hat, der multipliziert diesen Dienst und diese Gabe. Der kann das freisetzen. Heißt aber nicht, dass die anderen das nicht tun dürfen. Wer die Gabe zum Beispiel eines Hirten hat, in dem Umfeld fangen alle Leute irgendwie plötzlich an, sich um andere zu kümmern, weil das ansteckend ist. Und so ist es, dass nicht alle Propheten sind, aber ich bin überzeugt und ich werde da tief reingehen, weil das ist ein ganz wichtiges Fundament. Alle dürfen von Gott hören, in unterschiedlicher Art und Weise. Es ist sogar so, dass ich überzeugt bin, dass Gott reden möchte und auch zu allen reden möchte. Und es ist eine kühne Aussage, aber ich möchte mal, dass ihr mit mir im Alten Testament, wir werden uns drei Bibelstellen mal anschauen. 2. Könige 1,16. Ich lese mal vor. Und er sprach zu ihm, so spricht der Herr. Weil du Boten hingesandt hast und hast befragen lassen, Baal-Zebub, den Gott von Ekron, als wäre kein Gott in Israel, dessen Wort man erfragen könnte, so sollst du von dem Bett nicht mehr runterkommen, auf das du dich gelegt hast. Also es ist, Elia wurde geschickt zu dem König und hat diese, also er hat diese Nachricht dem Boten von dem König ausrichten lassen. Und ich weiß nicht, ob ihr, schreibt euch die Bibelstelle bitte mal auf, 2. Könige 1,16. Und ich erkläre es nochmal. Der König hatte Fragen. Den König hat was tierisch bewegt. Der wollte eine Antwort haben. Was hat er gemacht? Er hat einen Knecht losgeschickt, damit er bei einem anderen Gott nachfragt. Und jetzt ist interessant, wie Gott reagiert. Er wirft es ihm vor und sagt, weil du hinschickst, als wäre kein Gott in Israel, dessen Wort man erfragen könnte. Und in der Folge sehen wir, dass Gott tief verletzt ist. Und es ist fast so, stellt euch mal vor, ich wäre ein stinkreicher Banker, ich hätte Millionen auf dem Konto und ich kriege mit, dass mein bester Freund zur Bank geht und sich Geld ausleiht. Das wird mich maßlos ärgern. Sag mal, sind wir Freunde? Du weißt, ich habe Millionen und du gehst zur Bank und leihst dir 10.000 Euro aus? Stellt euch vor, jemand, der handwerklich extrem geschickt ist, dessen Leidenschaft es ist, und seine Frau holt einen Handwerker. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist eine Beleidigung. Und so ist es, dass Gott wirklich, man sieht es an dem Text, getroffen ist, weil jemand woanders Rat holt und ihn nicht fragt. Und so ist es, dass in diesen Versen rauskommt, dass Gott sich danach sehnt, gefragt zu werden. Jetzt könnte man sagen, das ist nur eine Bibelstelle. Dann schlag mal weiter, Jesaja 8, Vers 19. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Das sagt der Prophet. Wenn Leute sagen, hey, hol dir doch Rat bei dem Kartenleger, so lässt Gott durch den Prophet ausrichten, so sollt ihr sagen, soll ein Volk nicht seinen Gott befragen? Das ist eine Aufforderung von Gott, ihn zu befragen. Jetzt könnte man sagen, sind schon zwei Stellen. 1. Samuel 9, Vers 9. Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt, lasst uns zu dem Seher gehen. Denn die man jetzt Propheten nennt, die nannte man vor Zeiten Seher. Leute, das war normal. Das war normal in Israel, dass Leute, auch gerade aus Politik, aus Wirtschaft, zu dem Seher gegangen sind. Lest mal die Geschichten von Samuel, wie die Leute hingeschickt haben. Lest mal die Geschichte von David, der mitten im Kampf ist und dann Gott befragt, was er tun soll. Und er kriegt dezidierte, präzise Antworten. Da sagt Gott, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn der Wind kommt und das Rauschen in den Blättern ist, dann sollst du angreifen. Ja, wie interessant ist das denn? Dann, wenn wir gegen Ende des Alten Testaments schauen, dann kommen wir zu einem Buch, das heißt Joel. Und in Joel 3, da hat Joel eine Sicht von einer anderen Zeit. Es war im Alten Testament so, dass es was ganz Besonderes war, wenn Leute von Gott gehört haben. Und es war ein erlauchter Kreis. Es war nicht die breite Masse. Es war so, dass Gottes Geist, es gibt im Alten Testament, und Rob, correct me oder ergänze, ich hatte mal geguckt, dass erstmal bei Abraham Gott kommt, er redet mit ihm und wenn er, als er fertig geredet hat, hebt er sich wieder weg. Da habe ich im Alten Testament studiert und geguckt und ich habe gesehen, es gibt die Propheten, den Gott begegnet ist, zu denen er geredet hat. Es gibt die sogenannten Männer Gottes. Er hat zu Priestern manchmal gesprochen und er hat zu Königen manchmal gesprochen. Aber ansonsten war immer ein Mittler da. Darum sind die Leute zu Mose gegangen und haben gesagt, geh du da hoch, vermittel du zwischen Gott und uns. Und im Alten Testament gibt es bereits eine Vorschau, dass es eine neue Zeit, einen neuen Bund geben wird. Und da heißt es in Joel 3, und danach will ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Das war für die damalige Zeit eine Unglaubliches, was da gesagt wurde. Wie auf alle. Eure Ältesten sollen Träume haben und eure jungen Männer sollen Visionen sehen. Und dann heißt es da, auch über Knechte und Mägde will ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und das heißt, Joel hat von einer Zeit gesprochen, wo Gottes Geist auf alle Menschen, heißt es dort, ausgegossen werden. Sogar auf die Mägde und Knechte. Und es waren damals halt wirklich, die halt den Stall sauber gemacht haben, die bedient haben, die das halt, ich sag mal jetzt ganz hart, die Menschen der niedrigen Arbeit. Und da sagt Joel, es wird eine Zeit geben, wo selbst die Hartz-IV-Empfänger Träume und Visionen haben werden. Wo selbst die alleinerziehende Mutter, die einen Besuch hat am Küchentisch von jemandem, einer Nachbarin, die wird meinen Geist haben. Es wird eine Zeit geben, wo es nicht mehr die Stellung ist, sondern die Adoption. Und im Neuen Testament, da ist es eben nicht mehr, das ist eine Revolution, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wer sind meine Schafe? Ist hier irgendein Christ dabei, der sagt, ich bin nicht Gottes Schaf? Ein anderer Vers heißt, wo zwei oder drei zusammen sind. Und das finde ich so schön. Schaut, damals war es so, man ging zu dem Seher. Die waren bekannt. Man musste Leute aufsuchen. Ich sage es mal übersetzt. Man musste auf Konferenzen fahren, um ein Wort zu bekommen. Ja? Und im Neuen Testament ist es nicht mehr das Konzept. Im Neuen Testament sagt Jesus, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich mache jetzt einen Sprung, was mich sehr bewegt hat, als ich in Hochimst an dieser Woche teilgenommen habe. Da haben wir sehr viel praktische Übung gemacht. Ich bin übrigens erstaunt, wie viele hier teilnehmen, weil ich geschrieben habe, es wird praktisch. Ihr werdet alle nass werden. Und da habe ich gedacht, es werden bestimmt weniger und es wird kuscheliger, aber es sind mehr geworden. Was mich da erstaunt hat, Stefan hatte uns in Übung hineingeführt, wo wir Gott befragt haben. Und mir ging es selber so, wo ich am Anfang dachte, können wir Gott so zu allem befragen? Da sagt er zum Beispiel, stellt euch mal zu dritt zusammen und fragt Gott, wie, auf welchem Wege er euch segnen möchte, dass Finanzen zu euch kommen. Das war so das, was für mich wirklich Stretching war. Thema Geld und so, bin so ein Idealist. Und dann habe ich gedacht, naja, warum nicht? Wie sagte Mary vorhin, geht drüber hinaus. Und ich habe später in diesen Stellen gesehen, für Gott ist es okay, wir dürfen ihn alles fragen. Und dann standen wir zu dritt zusammen und ich versuchte zu hören, wir haben für einen Bruder gebetet und ich bekam ein Silo. Und dann habe ich gesagt, du, ich kann jetzt nichts mit anfangen, aber ich sehe ein Silo. Und dann sagte er, ja, ja. Und ich so, schön, dass es dir was sagt. Und er erzählte dann, dass er einen Bauernhof hat und dass er den schon abgespeckt hat. Und er hat dieses große Silo und er hatte Gott im Vorfeld gefragt, ob er dieses Silo verkaufen darf, um Schulden zu tilgen. Cool, oder? Ich sage, ja, wie cool ist das denn? Wir stellen Gott eine Frage und er antwortet. Und dann waren lauter solche Fragen. Eine ganze Woche lang, wir haben jeden Tag praktische Übungen gemacht und irgendwann habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Wir fragen Gott und er antwortet. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles 100% reine, zutreffende, präzise Prophetie war, aber es war so viel von Gott dabei, dass ich baff erstaunt war. Ich weiß, dass ich von dem Seminar auf eine Hochzeit ging und jemand sagte gerade, ah, er weiß nicht genau, wie sein Weg weitergeht. Ich sagte, drei Leute kommen, zack, Jesus ist in der Mitte, ist ganz easy. Dann haben wir gehört und dann hatte der, wow, aufgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, warum habe ich das denn früher nie gemacht? Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid, es sind zwei, drei Christen in einer Firma. Und das ist das im neuen Bund. Wenn zwei oder drei zusammenkommen, ist der sprechende Gott in der Mitte. Wir dürfen damit rechnen. Gott hat keinen Stress mit. Bin ich wütend, ich habe drei kleine Kinder, bin ich wütend, wenn meine Kinder dreist fragen? Mein 6-jähriger Sohn fragte, ob er dann auch mal alleine Motorrad fahren darf. Und die Frage war vollkommen ernst gemeint. Er hat einen Helm gekriegt zum 6. Geburtstag und eine Motorradjacke. Und wir sind gefahren, wir sind sogar mal Tempo 80 gefahren. Er war so begeistert. Und dann fragt er, du Papa, kann ich mal alleine fahren? So, jetzt meine Frage. War ich stinksauer? Ich habe mich schepp gelacht. Ich habe gesagt, heute nicht. Glaubt ihr, dass ihr mit einer mutigen Frage Gott enttäuschen könnt oder wütend machen könnt, wenn ihr wie ein Kind fragt? Vieles hängt zusammen mit unserem Gottesbild. Und wir haben unsere Prägung. Ihr seid in Gemeinden aufgewachsen, ihr seid vielleicht in christlichen Familien aufgewachsen und ihr habt vielleicht, sind einige von euch auch christlich erzogen, ihr habt das Gottesbild eurer erstmal automatisch übernommen. Ist ein Fakt. Dass ihr sagt, Jan, ich bin schon 36 Jahre Christ, tut nicht zur Sache. Schaut mal in Lukas 15, der ältere Sohn, das ist with gas. Der ältere Sohn, der sagt dann zu ihm, all die Jahre habe ich für dich gearbeitet. Und nie hast du mir ein Böcklein gegeben, das ich mit meinen Freunden feiern könnte. Der hat mit seinem Vater am Tisch gegessen, der hat in dem Haus seines Vaters geschlafen. Und wisst ihr was, ich glaube, er hat all die Jahre in einem Missverständnis mit dem Vater gelebt. Weil der Vater sagt dann zu ihm, Sohn, all die Jahre dienst du mir und weißt nicht, dass alles, was meines, auch deines. Und so gibt es Christen, das ist ein ernstes Wort an viele Christen, die dienen, die ihr Konzept im Kopf haben und vielleicht Jahrzehnte nicht erspürt haben, dass Gott viel mehr geben möchte. Wisst ihr was, ich sag's mal auf Neudeutsch oder ich sag's mal, wie mir der Schnabel gewachsen ist, Christsein kann richtig Spaß machen und viele Christen haben das noch nicht entdeckt. Und es gibt so viel mehr, was der Vater zu geben hat, als wir in unserem Kulturkreis heute ausgegraben haben. Und wir dürfen uns auf die Reise machen, wir dürfen sagen, Moment, wenn Gott sagt, alles was sein ist, ist mein, ich darf mich nach ausstrecken. Und gerade bei den Gaben, es ist ein Imperativ, es ist eine Aufforderung in der Schrift, die da sagt, trachtet aber nach der Liebe, dann heißt es, und bemüht euch um die Geistesgaben. Und dieses Bemühen, das griechische Wort, ist ein leidenschaftliches Drumringen. Und dann heißt es vor allem aber um die Gabe der Weissagung. Und das stimmt, das heißt dann, hatte ich eingangs schon gesagt, es sind nicht alle Propheten, aber in Kapitel 14, Vers 31 heißt es auch, ihr könnt aber alle, einer nach dem anderen, prophezeien, damit alle lernen. Mir ist wichtig, ja, aber auch zu sagen, der Kontext lässt man alle in einem großen Gottesdienst mit viel Visibilität predigen? Nein. Es ist schon, damals waren die Gemeinden wesentlich kleiner. Das waren Hauskirchen, das waren 10, 15 Leute. Vielleicht mal 20 und es gab diese Mega-Events. Und in diesen Events, wo die ganzen Christen zusammengekommen sind, da waren die besten Prediger, da waren die gereiftesten Propheten, die aufgetreten sind, da waren die bewährten Leute, weil das wirklich, da wollte man Impact haben. Aber in diesen kleinen Gruppen, dort ist die Rede von einem Übungsfeld. Ich werde da morgen, denke ich, auch noch mal mehr drauf eingehen. Es heißt auch, nochmal mit diesem Üben, Paulus schreibt an Timotheus, da sagt er, entfache die Gabe, die dir durch Auflegung der Hände gegeben wurde. Ich bin immer wieder über dieses Konzept gestolpert, dass Leute sagen, ja, okay, ich akzeptiere, die Gaben sind in der Bibel. Und wenn Gott jemand in meiner Gemeinde Gaben gibt, dann ist es für mich auch okay, wenn er die ausübt, aber die müssen dann auch echt sein. Paulus sagt aber, entfache die Gabe. Das griechische Wort dort ist genau dasselbe wie ein Feuer entfachen. Das heißt, dass es am Anfang ganz klein ist und dass es harte Arbeit ist, mit reinpusten und so. Ihr habt alle schon mal im Sommer gegrillt und es angezündet, das ist Schweißarbeit. Das heißt, für mich mit diesem Lernen und aber auch, dass die Gaben entfacht werden soll, es ist ein Übungsprozess. Habt ihr Hunger? Das ist gut. Ich habe euch Praxis versprochen. Und ich würde gerne in eine erste praktische Übung gehen. Und es ist vielleicht die schönste und die leichteste. Und das ist, wie ich das in der Hauptsache auslebe. Die schönste Art für mich, Menschen zu dienen, ist, indem ich Jesus frage, was hast du Schönes in diesen Menschen hineingelegt? Zeig's mir. Und indem ich die Sachen ausspreche, erkennt der andere, dass Gott redet. Und ich habe das mal auf der Zulassungsstelle gemacht, ich habe es mal im Baumarkt gemacht, ich habe es heute Morgen beim Joggen, hätte fast die S-Bahn verpasst, war beim Joggen und sah dann einen älteren Afrikaner, der da stand und Zeitung las und rannte so vorbei und dachte, der hat was. Und dieses der hat was ist oft der erste Hinweis von dem Heiligen Geist, guck mal, da ist ein Edelstein. Und dann bin ich stehen geblieben und habe geguckt und habe gemerkt, dass Gottes Augenmerk auf diesen Menschen ist. Und bin hingegangen und gesagt, guten Morgen. Sagte, ja, guten Morgen. Und dann habe ich gesagt, wie schön ist es, ihn zu treffen. Der war ganz baff. Und dann habe ich gesagt, dass er ein besonderer Mensch ist. Und dann konnte er seinen Ohren nicht trauen. Und ich kürze die Geschichte etwas ab. Ich habe für ihn gebetet und in dem Beten endete das so, dass er sehr, sehr emotional wurde, also positiv. Er fing an zu glucksen, zu schluchzen und war so überwältigt und versuchte dann, sich vor mir hinzuknien, was nicht gut ist. Und ich habe ihn dann festgehalten und habe ihn umarmt und nicht runtergelassen. Und er war halt relativ klein und ich glaube, wir sahen etwas komisch aus. Ich nass geschwitzt, dachte, das ist jetzt auch eklig, aber knien kann ich jetzt nicht zulassen. Aber ich hatte auch einen kapitalen Fehler gemacht. Ich habe nämlich als am Einstieg gesagt, ich wusste nicht so genau, wie einstiegen, ich habe dann gesagt, weißt du, ich habe seit meiner Kindheit eine Herzensbeziehung zu Gott. Und ganz oft ist das die Sachen, die ich bete, die passieren, die tut er. Und damit habe ich seinen Glauben geweckt und er hat Hoffnung gehabt und dann hat er für sich beten lassen und im Zug habe ich nochmal drüber reflektiert und mit dem Herrn drüber gesprochen und ich habe gemerkt, oh, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Was war's? Stellt euch vor, ihr werdet mein Coach und ich erzähle euch die Geschichte. Was würdet ihr mir sagen? Absolut richtig. Hab mich wirklich in den Boden geschämt, habe gesagt, ich predige seit Jahren, schaut auf Jesus. Weil was passiert, wenn er jetzt in eine Notlage kommt? Dann sagt er, Mist, dieser lange Deutsche ist nicht da. Versteht ihr? Und es hilft nichts, dass ich jetzt irgendwie da ewig mir Vorwürfe mache. Ich habe gesagt, Jesus, bieg du es gerade. Danke, dass du mir das sagst. Richtig wäre es gewesen, zu sagen, weißt du, ich kenne jemanden und so mache ich es eigentlich auch. Und wenn wir seinen Namen anrufen, hat Gott sein Ohr offen. Wir können zusammen ausprobieren. Und wenn wir uns nie wiedersehen, du kennst das Geheimnis jetzt. Genau. Ich würde euch bitten, aufzustehen. Und euch eine Person zu suchen, die ihr nicht kennt, gar nicht kennt, von der ihr auch nichts wisst, bitte. Ihr dürft gerne noch mal so ganz auf die andere Seite gehen. Und ihr tauscht euch bitte jetzt nicht groß aus, sondern ihr findet euch und dann steht ihr zusammen. Okay, kurzes Handzeichen, sucht noch jemand. Genau, hier ist noch eine Frau. Genau, dann kommt ihr zwei doch mal, könntest du mal rüberkommen? Genau, perfekt. Also, genau. Ja, bitteschön. Ach, ihr kennt euch, okay. Okay, sehr gut. Okay, super, hat sich aufgelöst. Ist noch jemand übrig? Okay, ist noch irgendwo ein Mann übrig? Perfekt, genau. Ihr zwei, kommt mal da hinten, winkt einer. Sehr schön. Genau, super. Da, und dann ist hier noch ein Herr. Genau, super, danke schön. So, und jetzt ist die Übung folgendermaßen. Einer von euch kann sich völlig entspannen. Und der andere, und morgen sage ich noch mehr dazu, tut's in Demut, stülpt nichts über, sondern guckt mal jetzt den anderen an, macht einfach aus, wer anfängt, guckt den anderen an und fragt Jesus Christus, Herr Jesus, was hast du Schönes in diesen Menschen hineingelegt? Und ich möchte euch bitten, Glaube heißt Risiko, dieses Wochenende wirklich zu nutzen als ein Übungsfeld. Ich sage es ganz laut, es dürfen Fehler gemacht werden. Ist nicht schlimm, ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe mich sehr blamiert. Ich habe mich blamiert, weil ich weiterkommen wollte und weil ich meinen Herrn liebe und weil ich möchte, dass seine Kraft fließt. Ja? Sag doch mal bitte, ich möchte mich blamieren. Weil ich Jesus liebe. Ich bin bereit, mich für dich zu blamieren, Herr. Ja, bei manchen sehr zögerlich. Und jetzt macht mal Folgendes. Ihr schaut den anderen an und dann könnt ihr ruhig ein bisschen still sein und dann redet ins Blaue rein, was euch kommt. Und wie gesagt, es ist noch kein Prophet vom Himmel gefallen. Ja, aber und dann sag einfach, weißt du, und dann fangt ihr so an, weißt du, wenn ich dich anschaue, ich glaube, dass der Herr dies und jenes in dein Leben gelegt hat. Und es könnte sein, dass du ein Mensch bist, der ... In diesem Geist, okay? Ihr kriegt jetzt die erste Person, man braucht nicht lange, das ist nämlich auch ein Ding. Ich dachte früher immer, man muss eine Stunde beten, bis man was hört. Das geht in Sekunden, wenn der Druck denn da ist. Ihr kriegt eine Minute zum Hören. Ja? Und zwar ab jetzt. Okay. Wir können langsam wechseln. Ja, ja. Wenn ihr es noch nicht gesagt habt, was ihr gesehen habt, dann sprecht es jetzt aus. Okay, so, es wäre jetzt gut zu wechseln und die andere Person bekommt eine Minute zum Hören und dann etwa eine Minute zum Weitergeben. Die Minute zum Hören ist rum. Ihr könnt jetzt das, was ihr gesehen habt, der zweiten Person sagen. Okay. Wir sollten langsam zum Schluss kommen. Es wird noch mehr Gelegenheit geben. So. Jetzt kurz bleibt mal stehen, wo ihr seid. Ich möchte jetzt mal Feedback erstmal haben von euch. Und zwar auf einer Skala von 0 bis 10. Und 0 war also so ein Bullshit. Das ist ja. Und 10 ist. Hammer, ich bin sprachlos, unglaublich, voll ins Schwarze. Okay? Ich möchte mal fragen, wie viele Zehner wir im Raum haben. So, schaut mal, eins, pass mal auf, ganz kurz. Schaut euch mal jetzt bitte und macht mal ganz hoch die Hand, macht mal ganz hoch die Hand. Mal ganz kurz überschlagen, das sind 4, 5, 7, das sind 10, 12, 15, so, das hier sind 5, sind 20, sind 25. 25. 25 Zehner. Und es war kein Prophet hier oben mit schillerndem Namen und Bekanntheitsgrad. Der hätte jetzt nämlich 1,5 Stunden Arbeit gehabt. Versteht ihr, was ich sagen will? Von den Zehnern abgezogen, wer hatte 8 oder 9? Hebt mal die Hand. So, das sind jetzt nochmal ganz kurz 4, 5, das sind 10, 12, 14, 15 und nochmal 5 sind 20, 21. Wir haben jetzt, 25 und 21, richtig? Das heißt, wir haben 46 Leute von etwa 80 in 4 bis 5 Minuten. Versteht ihr? Es ist manchmal dieses einfach ins Blaue springen und es ist eigentlich noch mehr. Es ist, was für mich der Heilige Geist in erster Linie ist. Er ist ein Ermutiger. Der Heilige Geist hat Ermutigung. Dieses Weissagen, prophetische Reden, heißt es, ist zur Erbauung, zum Trost, zur Ermahnung. Ja? Aber es ist dieses Erbauen, dieses Trösten. Wer ist getröstet worden? Ist jemand getröstet worden? Auch ein paar. Und das Schöne ist, wir leben in dieser neuen Zeit, wo das ausgegossen ist auf alles Fleisch. Wo, wenn 2 oder 3 zusammenkommen, und das kann im Supermarkt sein, und ich möchte so leben, ihr Lieben. Das ist meine tiefste Sehnsucht, dass wenn ich in Schwierigkeiten stecke, wenn ich in Entscheidungen stecke, dass ich Geschwister um mich habe, die ich so zusammenrufen kann und sei es über Internet, Voice-over-IP, wenn es sein muss, oder die ich kurz anrufen kann, wo man am Telefon betet, Konferenzschaltung, wo ich sagen kann, Leute, ich habe eine schwierige Situation, bitte betet mal kurz. Und es haben einen entscheidenden Punkt in meinem Leben, bin ich so gesegnet gewesen, weil ich ein Umfeld habe, die das kultivieren. Ich habe massive Antworten gekriegt auf Anfragen, die nur der Herr wusste. Und ich habe Antworten bekommen durch ganz unspektakuläre Leute, die diese selbe Sehnsucht haben. So, jetzt machen wir noch eine Übung. Ihr sucht bitte jemand ganz anderes, den ihr noch nie gesehen habt. Möglichst wenig austauschen. Wer sucht noch? Bitte mal die Hand heben. Hier ist eine Dame. Da sind 2. Ihr müsst noch fertig machen. Ich glaube, wir schließen heute nicht so spät. Ihr könnt auch Telefonnummern austauschen. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Wer sucht noch? Bitte macht mal die Hand hoch und schaut euch mal um. Da ist ein junger Mann. Eine junge Frau und ein junger Mann. Suchst du auch noch? Okay, schau mal ganz kurz, da hinten. Da hinten ist eine Schwester und für dich finden wir noch jemand. Noch ein junger Mann da? Da kommt einer, schau mal, in dem Hemd. Perfekt, okay. Die Übung ist relativ simpel, aber ich mache das, und zwar auch sehr geeignet für die Fürbitte. Wir beten manchmal für Leute und dann beten wir los und Herr, schenk ihm das und das und bla bla bla bla bla. Aber oft fragen wir gar nicht Gott. Und ich habe gemerkt, oder mein Gebetsleben hat sich verändert, als ich angefangen habe, bevor ich für jemanden gebetet habe, zu fragen, Herr, in welchem Bereich möchtest du ihm eigentlich dienen? Für was soll ich beten? Und dann hat das Gebet einen ganz anderen Verlauf genommen. Und die Übung ist folgendermaßen, ohne euch auszutauschen, guckt den anderen an und fragt Jesus, in welchem Bereich möchtest du der Person dienen? Um euch nochmal Gedankenstützen zu geben, das kann sein Berufsleben, das kann sein Gesundheit, das kann sein Familie, das kann sein Beziehungen, das kann sein Finanzen, das können noch andere Dinge sein. Und schaut den anderen an und dann betet und fangt, bei mir ist es oft so, ich sage es ganz echt, es ist nicht so, dass ich Details kriege, sondern oft ist es so, ich kriege erstmal spüre ich, dass es gut ist, mit der Person zu beten. Dann habe ich Glauben für. Dann ist es so, dass ich erstmal irgendwie ein Gefühl kriege, in welche Richtung das geht. Zum Beispiel der Bereich Beziehung. Dann fange ich an, Herr, und ich habe noch keinen blassen Schimmer, Herr, segne die Beziehung. Segne seine Beziehung. Danke für die Menschen, die er kennt. Und das führe ich dann noch weiter aus, bis ich mehr höre. Versuche dann Zeit zu gewinnen. Oder ich sage manchmal, lass mich noch mal kurz hören. Und dann wird es präziser und versucht, so präzise zu werden wie möglich ins Blaue rein. Und dann, wenn ihr sagt, okay, Beziehung, dann sagt, Herr, segne die Beziehung. Und dann sagt, Herr, welche Beziehung? Und du darfst das auch laut sagen. Sagst, okay, Herr, welche Beziehung? Eltern, Schwester, was? Und dann sagt der Gedanke, der kommt. Und dann segne das. Und das ist sehr spannend. Ich habe oft, gerade eben in so einem Kontext wie Esoterikmesse, ganz konkret für Beziehungen gebetet, zum Beispiel dem älteren Bruder oder so, ohne zu wissen, ob der überhaupt existiert, ob das nicht vielleicht ein Einzelkind ist. Und ja, okay, das wäre peinlich. Jetzt stell dir vor, ich sage, Herr, und ich bete, dass die Beziehung zu dem älteren Bruder gut wird. Und der Kümmerchen sagt, ich habe keinen älteren Bruder. So, jetzt mal auf einer Skala von 0 bis 10, werde ich das überleben? Wie schlimm ist es? Und dann sage ich, wirklich nicht, oh, tut mir leid. Dann ich versuche, von Gott zu hören und es klappt meistens, aber nicht immer. Für was kann ich denn beten? Ja? Okay? So, ihr kriegt eine Minute zum Hören und eine Minute zum Weitergeben. Und los. Ihr könnt das Wort jetzt weitergeben. Gut. So, ich würde euch dann bitten zu wechseln. Ihr könnt dann das Wort weitergeben an die zweite Person. Genau. Wir können mal langsam zum Ende kommen. Genau. Ihr dürft euch jetzt auch mal setzen. Okay. So. Jetzt nochmal kurz jetzt der Check. Wieder von der Skala 0 bis 10. Ich würde nochmal nur die Zehner. Wer sagt, das war unglaublich. Das war so in Schwarze. Und ich spüre, wie Gott da dahinter war. Jetzt schaut euch nochmal um. Das sind ja viel mehr. Das ist ja echt krass. Da komme ich jetzt mit dem Zählen nicht mehr nach, aber das sind deutlich mehr als vorher. Ich würde mal behaupten, 2/3. Und jetzt nicht die Zehner, sondern zwischen 8 und 9. Okay, möchte jemand ein Zeugnis erzählen, was er erlebt hat? Ich bin selbstständige Künstlerin, Filmemacherin. Und es ist schwierig, sich selber die Motivation zu organisieren. Ich bin gut für andere, aber nicht für mich selber. Und seit Juli Skype ich extra mit einem Coacher, der mir hilft, endlich 100% in meine Gaben zu fließen und das rauszubringen, was mein Potenzial ist. Und wo ist jetzt die Claudia? Und die fängt an, über mir zu prophezeien. Ja, es geht um Organisation. Und die, oh, gibt's vollkommen getroffen. Und dann noch hat sie versucht, genau zu hören, welche Organisation. Zuerst so, ja, vielleicht Beziehung. Na, generell. Und das war so genau, weil das ist gerade 100% meiner, was mich wirklich bewegt. Und sie hat dann noch so, ja, dass Gott das für mich ordnen wird, damit die 100%ig in meine Gaben reinfließen kann. Und die, ja, okay, das war genug. Sehr schön. Zwei können wir noch hören. Wo sind die Zehner? Auf einmal so wenig geworden. Ich zwinge niemand. Mag noch jemand erzählen, wo es ihn wirklich ermutigt hat? Ja, mir wurde die Begegnung mit einem sehr jugendlichen Mann geschenkt. Na wirklich. Und ich hab gehört, es geht um Organisation und um Kreativität. Und ein wirklich junger Mann, der 5 angenommene Kinder hat, im Alter zwischen 4 und 8, mit seiner Partnerin, ist gerade in Umorganisation. Na, wenn das nicht genau ist. Sehr schön. Wisst ihr, und es ist letztendlich, es ist leicht. Es ist wirklich leicht. Es braucht nur eine Veränderung unserer Kultur. Ich habe gemerkt, wann immer ich bete, und ich sage das immer, das Deckel-auf-Gebet. Ich sage immer, wenn ich bete, sei es für mich oder für andere, ich möchte immer wenigstens, es ist nicht so, dass Gott immer spricht. Möchte ich auch klar sagen, wenn der Eindruck entstanden ist, dass es so rüberkommt, es ist nicht so, dass Gott immer spricht. Es ist aber so, dass er fast immer spricht. Also es ist so überwältigend, viel mehr, als ich früher dachte. Aber wir können Gott nicht zwingen zu reden. Und was ich nicht verpassen möchte, wenn ich mit Gott im Gespräch bin, wenn ich Themen bewege, aber vor allem, wenn ich mit Menschen umgehe, ist, dass ich Gott die Chance gebe, mich zu inspirieren. Indem ich, und ich mache das manchmal, ich habe das wirklich, um mir das zu vergegenwärtigen, ich sage, habe ich schon diesen hier gemacht? Ja? Merkt euch einfach mal die Geste. Hast du schon diesen hier gemacht? Wenn du nächste Mal betest und du betest in der Fürbitte oder du betest mit jemand, dann denk dran, hast du schon diesen hier gemacht? Merkt euch diese Geste. Einfach innerlich innehalten und sagen, Herr, hast du was dazu zu sagen? Möchtest du was? Was möchtest du? Und ich wünsche mir, und es ist so mein Traum, stellt euch vor, und es ist traurig, auf so einem Seminar, wupp, es funktioniert, es ist toll, dann gehen die Leute in den Gottesdienst und praktizieren nicht mehr. Und es flaut so schnell wieder ab. Und darum, ich glaube, es braucht eine kritische Masse von Menschen, die sagen, ich möchte dieses Erbe wieder zurückhaben. Ein Mensch wird es nicht schaffen. Wenn du 4, 5 Freunde hast, die sagen, ich möchte so leben, dann könnt ihr euch immer wieder gegenseitig erinnern, ermutigen, ihr könnt es ausleben, ihr könnt euch erzählen, was ihr erlebt habt und ihr entfacht, ihr pustet immer wieder rein. Und es ist am Anfang wirklich so, wenn du nicht reinpustest, dann geht es aus. Und dann ist es plötzlich so schwer und man hört so nicht mehr so leicht. Aber wenn man beständig reinpustet, wir haben zu Hause einen Kamin, dann irgendwann kommt Glut. Und wenn mehrere Leute so leben, sich ermutigen und sagen, hey, sich auch fragen, ja, oder sagen, hey, wollen wir das nicht wieder machen? Komm, wir gehen morgen in den Gottesdienst und wir beten in dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, Herr, wen kann ich heute ermutigen? Und ich möchte so leben. Ich möchte, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, gern, dass Gott die Möglichkeit hat, mich zu nutzen, um Leute zu ermutigen. Und das kann manchmal ganz anders sein, als ein Wort zu geben. Es sind oft Worte, aber manchmal ist es auch, wo isst denn du heute zum Mittag? Hast du Lust, heute bei uns zu essen? Es kann auch manchmal einfach sein, zu jemandem zu gehen und zu sagen, wenn ich dich angucke, da strahlt so eine Schönheit aus. Und wisst ihr was? Das ist Weissagung. Wenn ich dich angucke, wenn jemand im Geist schaut und er sieht mit Gottes Augen die Schönheit in einem Menschen und spricht es aus, dann ist es Weissagung. Es ist ein von Gott her gesprochenes Wort. Hätte man gar nicht gedacht, gell? Man hat immer gedacht, man muss so jetzt bitte in die richtige Stimmung kommen, nötiger Ernst, bisschen Ehrfurcht. Da muss einer zittern. Dann kommt da irgendwie mehr rüber. Und was ich sagen möchte ist, es ist Natur, es ist natürlich, es ist Teil des neuen Bundes, es ist Teil eures Erbes. Es ist Teil eures Erbes und es ist Teil eures Erbes. Es gehört euch. Ihr dürft so leben. Amen. Ich werde morgen mehr darauf eingehen, es gibt verschiedene Ebenen der Prophetie. Das, was wir heute Abend praktiziert haben, ist, was ich nenne, den prophetischen Geist, wo ich sage, das ist Erbe der Kinder Gottes. Der Heilige Geist ist ein Ermutiger, er lebt in uns. Wenn wir ihn fragen, hast du Ermutigung? Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er nichts sagt. Es gibt andere Ebenen, Ebenen, die richtungsweisend sind, Ebenen, die in den Bereich der Berufung reingeht, Ebenen, die vielleicht sogar Städte manchmal betreffen. Aber darüber sprechen wir morgen. Ich möchte ein Wort noch weitergeben. Ich weiß oft für wen, aber ich weiß es in dem Fall nicht. Aber ich habe während der Lobpreiszeit in meinem Geist gesehen, dass eine Person da ist und du bist aus Gottes Sicht, du bist von weit her gekommen. Du warst so weit weg und du bist wie, dass du sagst, du weißt noch gar nicht, wie dir geschieht, dass du heute Abend hier gelandet bist. Du bist wie reingestolpert. Du gehörst ja eigentlich wie gar nicht her. Und ich empfinde, dass Gott einer Person sagen möchte, ich möchte dieses Wochenende mich dir zeigen. Ich möchte dieses Wochenende, ich werde den Schleier wegziehen und du wirst mich sehen. Ich rufe dich und es ist kein, und ich rufe dich von fern, ich habe dich von fern hergerufen. Ich möchte dich in meine Arme schließen. Herr, und wir bitten, dass du uns weiter dienst, auch heute Nacht, dass wir ruhen, dass wir auch verarbeiten. Herr, ich bete speziell nochmal für diese Geschwister, die denen da wirklich was gegeben ist von dir und die entmutigt waren, wo das seit langer Zeit brach liegt, wo keine Ermutigung in dem Umfeld war, keine Förderung. Herr, und ich habe, als ich das empfunden und wahrgenommen hatte, Trauer bei dir empfunden. Und ich danke dir, dass eine neue Zeit kommt und ich bete, dass du speziell diesen 7, 8 Geschwistern wirklich Dienst heute Nacht, dass sie spüren, dass es nicht gestorben ist, dass es nicht tot ist, dass es wieder keimt. Bete, dass du ganz zärtlich mit ihnen umgehst. Würde ich kurz bitten, wenn du, lass alle die Augen zu, wenn du betroffen bist, dass du einfach deine Arme zu Papi ausstreckst. Und dass du Trost empfängst, wo du nicht ermutigt wurdest. Wo das wie war, als wenn dein Umfeld es nicht willkommen heißt, was in dich hineingelegt ist. Ich spreche Trost. Heiliger Geist, wenn ich denke an Hesekiel 37, wo diese vertrockneten Knochen sind, du sagst, und ich werde meinen Atem hineinblasen, dass das Leben wiederkommt. Und so spreche ich Leben in Jesu Namen in diese Geschwister hinein. Das heißt in Gottes Wort, meine Gaben und Berufung gereuen mich nicht. Gereuen ihn nicht. So spreche ich, dass das wieder zum Leben kommt und wieder wächst. Danke. Leben. Leben. Vater, und ich danke dir, dass du auch heute Nacht wieder Augen des Träumens öffnen möchtest. Wo Leute hier sind, die viel in der Kindheit geträumt haben und dann wurde es wie abgeschnitten. Das ist eine Gabe, die nie weggegangen ist, die verschüttet ist und ich löse, setze es wieder neu frei in dem Namen Jesus. Träume, wie der Herr sie schenken möchte, richtungsweisende Träume, ermutende Träume, tröstende Träume, Heilungsträume. Ich öffne deine geistigen Augen in dem Namen Jesus, dass du sehen kannst in der Nacht. Und wenn du liegst, dann wirst du in Ruhe schlafen, denn der Herr ist bei dir und seine Stimme wird dich durch die Nacht tragen. So seid freigesetzt in dieser Gabe, Träume vom Himmel zu empfangen, in Jesu Namen. Danke, Herr.